Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. 1943 kam es in Polen zu einem Ereignis, das zu einem Symbol des jüdischen Widerstandes werden sollte. Es war der Aufstand im Warschauer Ghetto. Die Nazi-Henker haben um 4 Uhr morgens begonnen, mit bekannter Methode die Reste des Warschauer Ghettos zu zerstören, wo noch ein paar tausend Juden ihr Dasein fristen. Władysław Sikorski, Ministerpräsident der polnischen Exilregierung in London. Die jüdische Bevölkerung, zur Verzweiflung getrieben, hat heldenhaften Widerstand geleistet. Der Kampf dauert seitdem an. Am 19. April 1943 begann der Aufstand im Warschauer Ghetto. Ein nacktes Datum. Wie aber klang es, als sich im April und Mai 1943 einige hundert Aufständische im Warschauer Ghetto einrückenden deutschen und verbündeten lettischen SS-Leuten entgegenstellten? Mit Pistolen und selbstgebastelten Handgranaten. Gab es viel Schlachtenlärm oder nur vereinzelte Scharmützel? Äußerte sich der Mut der Verzweiflung in Wutgeheul, als es gelang, ein deutsches Panzerfahrzeug in Brand zu setzen? Wir wissen es nicht, denn es gibt keine Tondokumente von den letzten Tagen des Warschauer Ghettos. Keine Wochenschaubilder und nur ganz wenige Überlebende, die Auskunft geben konnten vom Klang der Apokalypse. Das Warschauer Ghetto und der Aufstand. Rückblende. Das Warschauer Ghetto, 1940 mitten in der von den Deutschen besetzten Stadt errichtet. Hunderttausende Juden werden zusammengepfercht, ohne ausreichend Nahrung und Medizin. Sie unterliegen der Willkür der selbsternannten Herrenmenschen. Von Anbeginn Hunger, Krankheit, Leichen auf offener Straße. Zehntausende sterben hier, noch bevor die Öfen von Auschwitz und Treblinka, von Beusitz oder Majdanek so richtig zu glühen beginnen. In den letzten Tagen des Ghettos, am Vorabend des Aufstands, sind bereits 4 von 5 Bewohnern ums Leben gekommen. Es leben vor allem junge Männer, noch gebraucht für die Zwangsarbeit. Illusionen haben sie keine. Manche träumen vom Kampf gegen die Mörder. Ein 29-Jähriger bringt zu Papier: Höre, deutscher Gott, wie die Juden in ihren wilden Häusern beten. In der Hand eine Brechstange oder eine Latte. Lass es eine blutige Schlacht sein. Sie bitten dich, Gott, um einen blutigen Kampf. Sie flehen um einen plötzlichen Tod. Mögen unsere Augen vor dem Ende nicht sehen, wie sich die Schienen ziehen. Gib unserer Hand Sicherheit beim Zielen, o Herr. Władysław Schlengel aus dem Warschauer Ghetto. Den jüdischen Wohnbezirk, so nannten die Nationalsozialisten das Warschauer Ghetto. Eine Mauer trennt den jüdischen vom restlichen Teil. Vor allem Kinder nutzten Mauerlücken, um außerhalb des Ghettos heimlich Nahrung zu suchen. Wer entdeckt wird, wird sofort erschossen. Drinnen die Selektion der Todgeweihten für das Vernichtungslager Treblinka nordöstlich von Warschau. Unter auch erzwungener Mithilfe der jüdischen Selbstverwaltung und der jüdischen Polizei. Du musst in den Tod, du kommst noch mal davon. Das alles in Hörweite der nichtjüdischen Bevölkerung. Wie klang es für sie? In Rom auf dem Campo di Fiori, Körbe, Oliven, Zitronen. Wein fließt über das Pflaster. Der Nobelpreisgekrönte Dichter Czesław Miłosz schreibt 1943 noch im Krieg sein Gedicht Campo di Fiori. Im Mittelpunkt der Vergnügungspark unmittelbar am Rand des Ghettos auf der christlichen Seite. Ein Riesenrad, das sich weiter dreht, während im Ghetto Zehntausende sterben. Ich dachte an Campo di Fiori in Warschau an diesem Abend. Im Frühling von Karussellen, bei Klängen lustiger Lieder. Der Schlager dämpfte die Salven hinter der Mauer des Ghettos. Und die Paare flogen nach oben, weiter in den heiteren Himmel. Im Ghetto aber die wachsende Gewissheit, sie werden uns alle ermorden. Informationen aus dem Ghetto von Wilna, wo die Juden verschleppt werden zum Wald bei Ponar, ein Weg in den Tod. die Einsatzkommandos, die in der Sowjetunion unter Mithilfe der örtlichen Bevölkerung Juden zusammentreiben, sie vor Sandgruben erschießen. Die Kunde vom KZ Kulmhof im besetzten Polen, dem ersten Vernichtungslager, in dem bereits 1941 das Morden eingeübt wird, nur 120 Kilometer von Warschau entfernt. Der Selbstmord des Vorsitzenden des Judenrats im Warschauer Ghetto, als er hört, dass alle in den Osten deportiert werden sollen. Männer, Frauen, Kinder. Sie verlangen von mir, mit eigenen Händen die Kinder meines Volkes umzubringen. Daran kann ich mich nicht beteiligen. Adam Czerniakowski, Judenrat. Der sogenannte Umschlagplatz vor dem Aufstand. An manchen Tagen sind es Tausende, die im Spätsommer 1942 dort am Rand des Ghettos in Güterwaggons verladen werden. Ergreifende Szenen, Mütter, die von ihren Kindern getrennt werden. Berichte aus Treblinka, gesammelt im jüdischen Untergrundarchiv von Emanuel Ringelblum. Die älteren Frauen waren gefasster. Einige suchten das Zwiegespräch mit Gott und bereiteten sich mit seinem Namen auf den Lippen auf den Tod vor. Einige beteten um ein Wunder, flehten um Erlösung. Andere hatten bereits aufgegeben. Eine große Frau mit Perücke fiel mir auf, die ihre Arme ausstreckte wie ein Vorbeter. Eine Gruppe von Frauen hinter ihr, die Arme ebenso emporgestreckt, die Wort für Wort wiederholten, »Schma Israel, Adonai Elohenu, mein einziger Gott«, riefen sie laut nach einer Yom Kippur-Melodie, die Arme hoch in den Himmel streckend, wie es Juden nie tun beim Gebet. Jakub Krzepicki, Augenzeuge in Treblinka. 300.000 Juden aus dem Warschauer Ghetto gehen diesen Weg. Im Sommer 1942 werden die meisten Ghettobewohner abtransportiert und im Vernichtungslager ermordet. Nur etwa 50.000 Menschen bleiben übrig. Einige heimlich versteckt, andere, weil sie von deutschen Betrieben als Arbeitssklaven noch gebraucht werden. Die Selbstanklage der Überlebenden. Warum, schreibt Ghettoarchivar Ringelblum, immer wieder, warum? Warum haben sie keinen Widerstand geleistet, als 300.000 Juden aus Warschau evakuiert wurden? Warum haben sie es dem Feind so einfach und leicht gemacht? Warum gab es nicht einen einzigen Toten unter den Henkern? Die Internierten wagen den Aufstand. Schon während der großen Deportationen gründet sich der jüdische Kampfverband aus mehreren Organisationen, Pfadfinder und Kommunisten darunter, die jüdische Kampforganisation JOB. Später bildet sich eine zweite Einheit, aufbauend auf einer nationalistisch-zionistischen Organisation, der jüdische Kampfverband JZWO. Wir haben gewusst, dass das Ende des Ghettos kommt. Marek Edelmann, Ghettokämpfer. Die Kämpfer bereiten sich vor auf ihr erstes und letztes Gefecht. Es ist ein Kampf um die eigene Würde. Wir werden alle sterben, aber wir entscheiden selbst, wie. Die verbliebenen Ghetto-Juden graben getarnte Bunker unter den Kellern der Wohnhäuser. Sie horten Wasser, Lebensmittel, bauen versteckte Zugänge in die Kanalisation. Obwohl es Spitzel gibt, bekommen die Deutschen wenig mit. Christina Budnicka erlebt den Aufstand verborgen unter der Erde. Als der Ghettoaufstand ausbrach, war ich 11. Ich hatte 6 Brüder und eine Schwester. Ich war die Jüngste. Rafał war ein natürlicher Anführer, am ausdauerndsten von uns. Er hat diesen Bunker eigentlich geschaffen. Er hatte noch vor dem Krieg eine Technikschule abgeschlossen und mein Vater war Tischler. Es gab einfach alles in diesem Bunker. Man konnte glauben, dass man hier den Krieg übersteht. Es gab Wasser und Strom, es gab sogar ein Radio. Ich erinnere mich noch, hier ist London. Christina Budnicka, Ghetto-Überlebende. Mehrere Brüder nehmen am Aufstand teil, keiner überlebt. An Mut mangelt es nicht, aber an Waffen. Der Arzt Marek Edelmann, der im sogenannten Bürstenmacherviertel zu den Anführern des Aufstands gehörte, gab vor seinem Tod 2009 zu Protokoll: Von der polnischen Untergrundarmee kamen einige Waffen, 50 Pistolen, 50 Granaten, etwas Pulver und Rohre, um Granaten selbst zu bauen. Den Rest kauften wir von deutschen Soldaten. Die Deutschen, die Fronturlaub hatten, brauchten Geld für Wodka. Es gab einen Markt für Waffen, für ihre Pistolen. Die Zahlenangaben über die vorhandenen Waffen gehen auseinander. Das liegt auch daran, dass fast nur vom linken Kampfverband Job Kämpfer überlebten, Männer wie Marek Edelmann. Vom kleineren zionistischen Kampfverband JZW überlebten lediglich 2 Kämpfer. Inzwischen weiß aber die Forschung, dass eigentlich sie es waren, die noch am besten bewaffnet waren und einen Fluchtweg gegraben hatten, um rechtzeitig das Ghetto zu verlassen und den Partisanenkampf fortzusetzen. Der Job dagegen hatte keinen solchen Plan. Der Historiker Andrzej Zbikowski. Job hatte zu wenige Waffen. Sie versuchten, die Deutschen zu beschießen, aber ohne rechten Erfolg. Sie warfen Molotow-Cocktails. Ein deutscher Panzerwagen fing Feuer, aber es wurde schnell gelöscht. Trotzdem gelang ein Überraschungseffekt. Die Deutschen, assistiert von Söldnern, die gekommen waren, die letzten Juden abzuholen, erlebten Gegenwehr. Die Forschung geht von etwa 1000 jüdischen Kämpfern aus. Erstmals wehren sie sich im Januar 1943 und dann massiver ab dem 19. April. Marek Edelmann. Es war eine große Genugtuung. Denn es war eine große Zahl von SS-Leuten und diese Kolonne zerfiel mit den ersten Schüssen und nichts war mehr organisiert. Nach einigen Minuten zogen sie sich zurück. Das geschah in den frühen Morgenstunden. Die Sonne schien wunderschön und die Straße, eben noch ganz grün von den deutschen Uniformen, war plötzlich ganz leer. Sie versteckten sich irgendwo. Die Straße gehörte uns, und das war eine große Genugtuung. Dass man mit ein paar selbstgebauten Granaten und einigen Pistolen eine so große Zahl von Soldaten verscheuchen konnte. Echte Kampfhandlungen finden an den ersten 2-3 Tagen statt. Am Muranow-Platz hissen Zionisten eine jüdische und eine polnische Flagge. Dann geht den Aufständischen die Munition zur Neige. Und die Deutschen kommen mit halbautomatischen Waffen und Flammenwerfern, bombardieren mit Artillerie und aus der Luft. Jetzt ziehen sich die jüdischen Kämpfer in ihre Bunker zurück. SS-General Jürgen Strop lässt das Ghetto in Brand stecken, durchkämmt das Viertel Haus für Haus, wirft Rauchbomben in die Verliese. Seinen offiziellen Abschlussbericht vom 16. Mai an den Reichsführer SS Heinrich Himmler überschreibt er: Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr. Der von den Juden und Banditen geleistete Widerstand konnte nur durch den energischen, unermüdlichen Tag- und Nachteinsatz der Stoßtrupps gebrochen werden. Jürgen Strop, Offizier der Waffen-SS. Weiter schreibt er an Himmler: Ich entschloss mich deshalb, nunmehr die totale Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks vorzunehmen. Es war nicht selten, dass die Juden in den brennenden Häusern sich so lange aufhielten, bis sie es wegen der Hitze vorzogen, aus den Stockwerken herauszuspringen. Mit gebrochenen Knochen versuchten sie, dann noch über die Straßen in Häuserblocks zu kriechen. In ihrem unterirdischen Versteck erlebt das Mädchen Christina Budnicka das Geschehen so. Als es begann, sind 3 meiner Brüder losgezogen. Sie haben am Ghettoaufstand teilgenommen. Wir blieben im Bunker und hörten zu. Ich kann nicht mehr genau sagen, nach wie vielen Tagen, aber es begann alles zu brennen. Sie brannten jedes Haus nieder und wir saßen drinnen. Es war die Hölle, weil die Erde rund um den Bunker wie ein Heizofen war. Aber wir hatten diesen Fluchtweg in die Kanalisation. SS-General Strop notiert: Auch der Aufenthalt in den Kanälen war schon lange kein angenehmer mehr. Häufig konnten auf den Straßen laute Stimmen aus den Kanälen herausgehört werden. Mutig kletterten dann die Männer der Waffen-SS oder der Polizei oder Pioniere der Wehrmacht in die Schächte hinein, um die Juden herauszuholen, und nicht selten stolperten sie dann über bereits verendete Juden oder wurden beschossen. Wir saßen da im Kanal, aber die Deutschen haben sich orientiert und begannen, in die Kanäle hineinzuschießen. Oft schwammen Leichen an uns vorbei. Man hat auch Gasbomben in den Kanal hineingeworfen. Wir kehrten in den heißen Ofen zurück, dann wieder in den Kanal, wo es kühler war. Tagelang zieht sich das Katz-und-Maus-Spiel hin. Nachts trauen sich die Deutschen nicht ins Ghetto. Dann schnappen die Menschen nach frischer Luft, die unten so knapp ist. Sivia Lubetkin hat am Warschauer Ghettoaufstand teilgenommen und überlebt. Sie schrieb ihre Erinnerungen auf. Der alliierte Informationsdienst gab sie nach dem Krieg heraus. Es war seltsam. Jedes Mal, wenn wir aus unserer Höhle herauskamen, war es schwieriger, das Ghetto wiederzuerkennen. Die Dinge änderten sich so schnell. Stille. Von Zeit zu Zeit wurde das Schweigen durch ein Fenster unterbrochen, das in seinen Angeln in den verkohlten Resten einer Mauer hin und her schwang. Gespannt und vorsichtig, den Finger am Abzug der Pistole, schritten wir auf verborgenen Pfaden weiter. Hier und da trafen wir einzelne Überlebende, die neuen Mut fassten, als sie uns sahen. Dass bewaffnete Juden noch am Werke waren. Sie beneideten uns, da sie nicht ahnten, dass wir genauso hilflos waren wie sie. Das junge Mädchen Christina Budnitska hält durch in ihrem unterirdischen Versteck, aber der Vater verzweifelt an seiner Machtlosigkeit, gibt sich auf. Auch die Mutter ist schwach. Als ihr Versteck entdeckt wird, flieht die Familie abermals durch die Kanalisation. Doch der vereinbarte Ausstieg ist inzwischen verriegelt, der nächstmögliche Kanaldeckel weit weg. Mein kleiner Bruder Jehuda wusste wo, aber meine Eltern hatten keine Kraft mehr aufzustehen. Meine große Schwester, die war wohl 21, blieb da. Sie wollte die Eltern nicht verlassen. Meine Mutter sagte, geh, dort wird Rafau, dein großer Bruder, auf dich warten. Wir mussten einen Regenwasserkanal queren. Mein Bruder wurde mitgerissen, kam wie durch ein Wunder an einer Schleuse zum Stehen. Dann kamen ein paar Kämpfer herunter. Ich schrie, da sind noch meine Mutter, mein Vater. Sie antworteten, wir werden alle sterben, keine Zeit. Und sie haben uns auf dem Rücken rausgetragen. Christina Budnitska sieht ihre Eltern nie wieder. Sie überlebt den Krieg im Versteck. Alle ihre Geschwister und die Eltern sterben im Ghetto. Ihr Bruder Rafau, der Anführer der Familie, bleibt bei ihr, wird aber später an die Deutschen verraten. SS-General Strob notiert in seinem Bericht, ist es gelungen, insgesamt 56.065 Juden zu erfassen und nachweislich zu vernichten. Dieser Zahl hinzuzusetzen sind noch die Juden, die durch Sprengungen, Brände usw. so ums Leben gekommen, aber nicht zahlenmäßig erfasst werden konnten. 1945. Auf der Trümmerwüste des Ghettos. Das jüdische Leben in Polen ist praktisch ausgelöscht. Ein Drittel der Warschauer waren Juden gewesen. In manchen polnischen Städten stellten die Juden die Mehrheit. Die meisten Überlebenden verlassen nach dem Krieg ihr Heimatland, das zum Massengrab geworden ist. Der Aufstand wird schnell tragender Pfeiler der Erinnerungskultur in Israel wie in Polen. Bereits ein Jahr nach Kriegsende gibt es in der Trümmerwüste des Ghettos eine erste Tafel. 1948 enthüllen die nun kommunistischen Machthaber das 11 Meter hohe Denkmal der Ghettohelden aus schwarzem Feldstein. Willy Brandt, Kanzler der Bundesrepublik, fällt hier 1970 auf die Knie. Vom viel massiveren Warschauer Aufstand eher rechtsgerichteter, nicht-jüdischer Polen ein Jahr später wollen die Kommunisten nach dem Krieg nichts wissen, von dem der Juden dagegen schon. Den Kommunisten kam das zu Pass. Alles kommunistisch. Der erste Aufstand im besetzten Europa, die ersten Schüsse. Andrzej Spikowski, Historiker. Dabei hilft, dass fast ausschließlich Kämpfer des linken Kampfbunds Job überlebten. Ihre Kämpfer wie Marek Edelmann legen Zeugnis ab, prägen die Geschichtsschreibung. Die eher rechte jüdische Kampforganisation JZW verschwindet unter Stalin aus der offiziellen Erinnerung. Erst mit dem politischen Tauwetter wird eingeräumt, nicht nur Kommunisten kämpften. Und es gab sogar Kontakte zum polnisch-nationalistischen Untergrund jenseits der Ghettomauern. Nach Stalins Tod begann man, alle Fälschungen zu korrigieren. Man fand Dokumente auch über Solidaritätsaktionen der Untergrundarmee. Eigentlich nur drei, aber immerhin. Man wurde ehrlicher. Und in den 60er Jahren schrieb man alles auf, was man wusste. Die Wende von 1989. Suche nach einem genehmen Geschichtsbild? Nach 1989 müssen wiederum andere Helden her. Jetzt schlägt die Stunde der patriotischen, eher rechtsorientierten, nichtjüdischen Widerständler, die unter Stalin noch totgeschwiegen wurden. Der Armia Krajowa. Hat der polnisch-nationale Widerstand den bedrängten Juden nicht doch geholfen? Vor allem die aktuelle nationalkonservative Regierung arbeitet an einem Geschichtsbild, das die Polen als ein Volk der Helden zeichnet, die stets für das Gute kämpften, mit ihren jüdischen Mitbürgern gegen den Faschismus ebenso wie gegen den Kommunismus. Gesucht sind Heldengeschichten. Es bilden sich Legenden, auch über den jüdischen Widerstand. Es gibt einen kleinen Park in Warschau, benannt nach einem Mitglied des rechten Kampfbund ZZWO. Aber sie fanden vor 2 Jahren heraus, dass es dieses Mitglied nie gegeben hat. Paweł Spiewak, Direktor des Jüdischen Historischen Instituts Warschau. Was war passiert? Der Pole Henryk Iwanski, Gerechter unter den Völkern in Yad Vashem, faszinierte in den 60er Jahren eine israelische Journalistin, die ihn bekannt machte. Iwanski war ein Held, er soll Juden versteckt haben, aber ein Kämpfer war er wohl nicht. Jüngste Forschungen ergaben, dass ein Teil seiner Geschichten ausgedacht ist, vor allem die seiner angeblichen Zusammenarbeit mit dem rechten Kampfbund ZZWO. Sogar ein JZW-Kommandant erwacht darin zum Leben, ein Mieczysław-Apfelbaum, den es aller Wahrscheinlichkeit nach nie gab, dem zu Ehren der frühere Bürgermeister Lech Kaczynski aber jenen Warschauer Park benannte, den Apfelbaumpark. Ein Historiker-Duo machte Iwanski und einen Kompagnon nun vielmehr zu Hauptakteuren eines Buchs über Helden und Hochstapler. Fazit: Wohl mehr als die Hälfte der kursierenden Geschichten über den JZW halten genauerer Überprüfung nicht stand. Sie sind eher dem Umstand geschuldet, dass die Nachgeborenen Heldengeschichten hören wollen. Der Historiker Paweł Spiewak. Es gab auch alltäglichen Heldenmut. Jemand ging in den Tod, damit es nicht die Schwester traf. Das kam oft vor. Und was war heldenhafter? Wir haben kein Maß dafür. Sie hörten Das Warschauer Ghetto, Aufstand der Wehrlosen von Jan Palukat. Es sprachen Beate Himmelstoß, Katja Amberger, Christian Baumann, Rainer Buck, Rahel Comtesse, Yaji Mai und Clemens Nicol. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Martin Trauner. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.